Ja, womit fangen wir dann jetzt am besten an? Das möchte ich selber jen wissen. Aber ich muss mich ja darauf besinnen, dass ich hier nicht reines Kölsch sprechen darf, sondern für all die Nicht-Kölner oder die, die den kölnischen Dialekt nicht beherrschen, das sogenannte Mittelhochkölsch. Das ist so eine Sprache, die vor etwa 50 Jahren sehr beliebt war von den Leuten, die nicht mehr das reine Kölsch scheuten und dann so etwas hochdeutsche Knubbeln dazwischen machten und damit etwas Besseres sein wollten. Das ist heute noch der Behelf für den richtigen Kölner, sich verständlich zu machen. Also es ist nicht meine eigentliche Natur. Ich spreche noch von Haus aus richtig Kölsch und ich werde euch auch nicht ganz damit verschonen. Ich fange am besten irgendwo einmal an. Die Witze sind nicht alle original von mir. Sie stammen von allen möglichen anonymen Leuten und man erfährt diese Witze so auf der Straße. Manche kann man auch bei Lützler in der Philosophie des Kölner Humors nachlesen. Ich bitte, wenn ich einige davon erzähle, das nicht als ein Plagiat aufzufassen, sondern als eine Unterstreichung ihres Wertes. Also, ein Kölner sitzt mit seinen Sprösslingen im Zug, in einem Nichtraucherabteil. Trotzdem pafft der Vater kräftig drauf los, sodass sich eine Dame zuerst bei ihm und da das nichts nützt, beim Schaffner beschwert. Der Schaffner kommt rein: Lieber Mann, jetzt hören Sie auf zu rauchen, sonst passiert hier was. Da aber antwortet der Kölner: Was sollt he schon passieren? Ming Frau war um Höfchen und hätt der Zug verpasst. Der Göbes hätt sich Mütz verloren. Et Trina hätt sich et Himbeerwasser über sie wie es Gletschen geschüttet. Et Bittersche hätt ja den de Butz gemacht. Et Rosa hätt de Billette verloren. Wir sitzen alle im falschen Zug und ich hab kein Geld in der Tasche. Was soll mir dann da noch passieren? Das ist also schon mal eine typische Geschichte für die Geruhsamkeit des Kölners, der sich einfach nicht aufregen will und der sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ein anderes Beispiel. Der Dünnes ist am Ertrinken. Der Schäl hat ihm einen Rettungsring zugeworfen. Der Dünnes hält sich dran fest und der Schäl zieht. Auf einmal fängt der Dünnes im Wasser an zu lachen. Seht der Schäl, du bist am Versuffen und fängst noch an zu lachen. Darauf seht der Dünnes, wenn ich jetzt loslasse, dann fällst du, ob Dinge hingerstehen. Und da habe ich Rat mir dafür gestellt und da muss ich doch lachen. Oder der Dünnes geht am Rhein vorbei und hört, wie einer ruft: Hilfe, Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Sagt der Dünnes: Du Jäger, ich kann auch nicht schwimmen, deshalb brüll ich doch nicht so. Diese Gemütsruhe hat für Nicht-Kölner manchmal etwas Aufreizendes an sich. Ich möchte darin aber eher eine Annäherung an die christliche Tugend der sogenannten Aequanimitas, den christlichen Gleichmut, erblicken, der dem humorlosen Menschen nur allzu oft fehlt. Der Kölner richtet sich nur mit Maß auf. Meist reagiert er sich mit einer humorvollen Bemerkung ab. Wenn sich die kölsche Schlagfertigkeit doch oft in schnellen, witzigen Antworten Luft macht, so sind doch eigentlich typisch für den Kölner Humor die mehr oder weniger wortreichen Verzelscher oder Krätzcher. Auch darin kommt eine gewisse Geruhsamkeit zum Ausdruck, die sich nicht hetzen lässt. Gleichmut und Geruhsamkeit geben dem Kölner die Fähigkeit, auch selbst den schlimmsten Situationen noch eine lustige Seite abzugewinnen. Besonders im letzten Krieg, wenn es einmal ganz dreckig kam, dann konnte man immer Beispiele dafür erleben, wie der Kölner mit all dem Leid fertig zu werden versuchte. In seinen Äußerungen steckte außer Ironie und Hohn auf die Zustände auch viel tröstliche Gelassenheit. Dafür habe ich selbst einige Beispiele erlebt, als ich von Ende 43 bis zum Herbst 44 in Köln als Studentenseelsorger tätig war. Eines Tages kam ich am alten Opernhaus vorüber, das gerade durch eine Bombe einen ziemlichen Schaden abbekommen hatte. Davor nun ein großes Transparent: Das Theater geht weiter. Typisch Kölsch. Oder in einem völlig zerbombten Viertel treffe ich auf der Straße ein paar Leute, die dabei sind, sich mit etwas Trümmerholz einen Kessel Kartoffeln zu kochen. Im Vorbeigehen ruft mir ein Mann zu: Nicht Herr Pastor, jetzt haben wir es. Besucht Köln die schöne Hansestadt. Oder ein Kaufhaus, völlig ausgebrannt. Darüber ein Schild: Das Geschäft ist durchgehend geöffnet. An einer anderen Brandruine das Plakat: Noch Zimmer für den Rosenmontagszug zu vermieten. Der Fußboden ist mitzubringen. Mitten im Krieg, im schlimmsten Elend. Peter Loster, Motnitzink, et het noch immer Jod gegangen. Das sind typisch kölsche Sprüche. Hierhin gehört auch das Bedürfnis des Kölners, anderen, die mutlos oder enttäuscht sind, ein Trostwort zu sagen. Ach, nun ja, es ist doch nicht so schlimm. Ein Beispiel hierfür. Der Tünnes war in Afrika gewesen und trifft nachher den Schell. Sagt der Schell: Du warst in Afrika. Sind er dann auch auf der Löwenjacht gewesen? Ja, da hat er dann sicher auch ein paar kaputt geschossen. Nee. Wie? Er war doch sicher eine. Nee, auch nicht eine. Da wurde der Schell ganz traurig. Nun ja, sagte Tünnes, nicht so ernst nehmen. Für einen Löw ist keine Oralt viel. Auf dumme Fragen oder Bemerkungen reagiert man nicht schroff abweisend, sondern mit einer schlagfertigen Antwort, die den anderen dann dumm dastehen lässt. Drei Ringroller, das waren früher Gelegenheitsarbeiter am Rhein, die da auf Arbeit warteten. Ein Herr, den dieser Müßiggang ärgert, fragt: Was tun Sie denn hier so? Sagt der eine: Ich tu nix. Und Sie? Ich lure zu. Und der dritte: Ich helfe mir, Kollege. Einer fragt der andere: Warum hast du den hängen dann in der Tasche? Ach, sagt er, damit ich sie direkt kann, wenn ich sie brauche. Der Tünnes stand einmal vor Gericht und fühlt sich durch die Fragerei des Richters für dumm verkauft. Wie heißen Sie? Tünnes. Das heißt Anton. Ihr Familienname? Schmitz. Geboren? Jawohl. Richter, machen Sie doch keinen Quatsch. Ich meine wann? Nun ja, sagt der Tünnes, dann und dann. Verheiratet? Ja. Mit wem? Mit meiner Frau. Der Richter wütend: Herr Schmitz, nun hören Sie auf, als ob man mit was anders als mit seiner Frau verheiratet sein könnte. Da sagt der Tünnes: Herr Richter, sagen Sie das nicht. Ich habe eine Schwester, die ist mit einem Mann verheiratet. Der Tünnes wieder vor Gericht. Der Richter: Sie haben verbotenerweise geangelt. Haben Sie das bona fide getan? Der Tünnes steht, als ob er das nicht versteht, und sagt: Nee, mit einem Wurm. Nein, ich meine im guten Glauben. Ja, sagt er, im römisch-katholischen. Da sind wir nun bei dem religiösen Hintergrund des Kölner Humors angelangt. Auch hier nimmt der Nicht-Kölner oft Anstoß an einer gewissen Ehrfurchtslosigkeit des Kölners dem Religiösen gegenüber. Nichts sei ihm heilig, niemanden verschone er mit seinen Witzen, nicht einmal den lieben Gott, geschweige denn seine irdischen Vertreter vom Papst bis zum Herrn Pastor. Ich halte diese Sicht für falsch und kann darin nur eine Folge der tiefen Verwurzelung des Kölners in der überkommenen Religion erblicken. Das heißt nicht, dass er ein besonders guter Christ sei, regelmäßig in die Kirche gehe oder immer brav nach der christlichen Moral lebe. Im Gegenteil, weil der Kölner geneigt ist, nichts so ganz ernst zu nehmen, bleibt er nicht dabei, das bei sich selbst anzuwenden. Er erliegt auch immer leicht der Versuchung, anderes nicht ganz ernst zu nehmen, dabei dann auch den ganzen Bereich der Religion. Das aber bedeutet nicht eher Furchtlosigkeit, sondern eher eine verliebte Vertraulichkeit, die vielleicht schon einmal etwas weit geht, aber niemals böse gemeint ist. Tünnes kommt zum Beispiel, um mit diesem Bereich einmal zu beginnen, in eine Buchhandlung. Fräulein, ich hätte jene Buch für eine Kranke. Sag das, Fräulein, dann soll es doch sicher was Religiöses sein. Nee, Setter Tünnes ist nicht nötig. Er ist schon auf dem Wege der Besserung. Oder? Der Tünnes sagt zum Schäl, wie ist das eigentlich? Warum müsse mir all die Kirchensteuer bezahlen? Ich han doch gehört, dass alles umsonst wird, die Messe und die Sakramente gratis. Warum also die Kirchensteuer? Darauf sagt der Schäl, du hast recht, das ist auch all gratis. Aber du musst eins bedenken, der Zwischenhandel, der Zwischenhandel, der nimmt die Unkosten. Dünnes Frösch, der Schäl, was habe ich von dir geholt? Du bist aus der Kirche ausgetrottet. Ja, sagt der Schäl, darauf der Dünnes, das verstand ich aber nicht. Hast du dann jetzt gegen der Herr Jott? Nee, sagt er. Hast du dann jetzt gegen der Mutter Jottes? Nee, habe ich auch nichts. Hast du dann gegen der Heilige Josef jetzt? Auch nichts. Ja, warum trittst du dann aus der Kirche aus? Ja, sagt der Schäl, mit den anderen habe ich alles nichts. Aber das Bodenpersonal, das gefällt mir. Im Allgemeinen lässt sich der Kölner nicht leicht in seinem Glauben erschüttern. Bei auftretenden Schwierigkeiten findet er meist eine ihn befriedigende Lösung. Vor kurzem wurde im Dom der großartig restaurierte Dreikönigsschrein zur Besichtigung ausgestellt. Tausende Menschen machten von der Möglichkeit Gebrauch, sich das Kunstwerk einmal ganz aus der Nähe anzuschauen. Darunter auch Tünnes und Schäl. Dabei entwickelt sich folgendes Gespräch. Schäl, sag Tünnes, stimmt das eigentlich, dass da in dem Schrein die Reliquie von der Heilige Drei Könige sind? Ja, sagt der Tünnes, warum sollen die da nicht drin sind? Ja, sagt der Schäl, ich han aber gehört, in dem Schrein wären nur drei Kinderköpfe. Da sagt der Tünnes, das meint doch ja nichts. Das sind eben die Köpfe von der Drei Könige, als die noch klein waren. Der Pastor spielt im Humor des Kölners eine große Rolle. Dafür aus einer Fülle von Material nur einige Beispiele. Ein kleiner Junge soll von seinem Vater darüber aufgeklärt werden, dass er bald ein Schwesterchen oder ein Brüderchen bekommt. Der Vater sagt, darum ist die Mutter jetzt etwas dicker als sonst. Ah, so, sagt der Junge. Jetzt weiß ich auch, weshalb unsere Pastore so dick ist. Der hat nämlich gesagt, in der nächsten Woche kräten wir eine neue Kaplon. Bekannt ist ja auch die Geschichte, man könnte sie schon weil allzu bekannt weglassen, aber vielleicht kennt sie der ein oder andere doch nicht, wie die zwei Kinder einen Groschen gefunden haben und sich jetzt darum streiten, wem er gehören soll. Ich habe uns jetzt gesinnen. Nee, mir, ich habe uns jetzt abgehoben. Der Streit geht hin und her, schließlich kommen sie überein, der soll ihn haben, wer am besten lügen kann. Da kommt der Pastor vorbei, hört das und sagt, nein, liebe Kinder, sowas Unmoralisches. Wer am besten lügen kann, soll den Groschen kriegen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gelogen. Darauf seht ihr, Junge, hier auf dem Pastor der Groschen. Zwei Jungen haben für den Pastor was besorgt. Der eine bringt es dem Pastor hinein und als er wieder herauskommt, fragt ihn der andere, hast du kein Trinkgeld gekriegt? Doch, seht ihr, und macht einen Segensgestus. Kannst du wesseln? Ein Pastor fährt im Zug und betet Brevier. Gegenüber sitzt eine Frau mit einem kleinen Kind. Alle Augenblicke muss die Frau mit dem Kind heraus. Schließlich fällt das dem Pastor auf und er sagt, sagen Sie mal, ist das Kind krank? Nein, sagt die Frau, das Kind ist nicht krank. Aber wenn Sie beim Brevierbeten dauernd ps, ps, ps machen, ist das doch kein Wunder, dass das Kind so oft muss. Der Pastor fährt mit einem unbeleuchteten Fahrrad und wird vom Polizisten angehalten. Das hier ein Protokoll. Der Pastor wendet ein, aber ich habe doch den lieben Gott dabei. Was seht ihr, zwei Personen auf einem Fahrrad, das kostet doppelte Protokoll. Der Tünnes fragt einen Schutzmann, sag ins, wie groß ist eigentlich eine Pinguin? Eine Pinguin? Erwidert der Schutzmann und zeigt so etwa einen halben Meter an. Nicht größer, fragt der Dünnes. Der Schutzmann gibt noch etwas zu. Der Dünnes ist tief betroffen. Wirklich nicht größer? Dann haben wir tatsächlich noch eine Schwester über den Hof gefahren. Ähnlichkeit damit hat jenes andere Verzählchen, dass Dünnes und Scheel einmal durch eine Privataudienz beim Heiligen Vater ausgezeichnet wurden, der sich leutselig mit ihnen unterhält und dabei fragt, wie sie denn nach Rom gekommen seien. Mit dem VW, antworten die beiden. So, so, sagt der Papst. Dann seid ihr sicher auch über den St. Gotthard gefahren. Da kriegt der Dünnes einen Schreck und sagt, ja, Heilige Vater, wir haben ja eine kaputte Fahre. Aber das hat eine Heilige Wort, das haben wir nicht gewusst. Aus eigener Anschauung weiß ich, dass unser alter Kardinal Frings in seiner Wohnung einen Papagei hatte. Eine köstliche Anekdote will wissen, dass er diesen Papagei während des Konzils dem Papst Johannes dem 23. als Geschenk überreicht habe. Dem einigermaßen überraschten Papst sagt er, ja, das ist ein sehr kluger Papagei, der kann sprechen, da werden Sie viel Freude dran haben. Wenn Sie morgen hereinkommen, werde Sie begrüßen. Ja, aber, versucht der Papst einzuwenden, ja, aber der Kardinal lässt sich nicht unterbrechen, das müssen Sie selbst ausprobieren, ziehen Sie einmal alles an, was Sie haben, Tiara und so weiter, und kommen Sie morgens herein. Der Papst tat das und als der Papagei ihn sieht, ruft er laut, Alaaf! Nun ein anderer Bereich. Im Himmel war gewählt worden. Alles war glatt gegangen. Aber, oh Schreck, eine kommunistische Stimme. Der Petrus kriegt einen Wutanfall. Das ist ja unerhört. Bei aller Geheimhaltung, das müssen wir herauskriegen. Schließlich stellt sich heraus, dass der heilige Josef der Schuldige war. Der aber tut ganz unschuldig. Ich hatte immer gemeint, das wäre eine Partei für die Arbeiter und so. Der Petrus, wenn du dich auch noch so dumm stellst, einfach raus aus dem Himmel, hey. Da sagt der heilige Josef, gut, wenn es dann Sinn muss, ever, dann nehme ich meine Frau und auch das Kind mit. Und dann könnt ihr sehen, wie ihr hier demnächst Weihnachten feiern könnt. Vor einigen Jahren mimt ein junger Mann jemanden, der beim Pastor angenannt die Missio-Prüfung machen musste. Da fragt er mich in der Prüfung, was ist eigentlich das Generalvikariat? Und da habe ich geantwortet, das Generalvikariat ist eine Kreislaufstörung am Corpus Christi Mysticum. Da war der ja nicht mit einverstanden. Dann hat er auch noch gefragt, was sind denn die Prälaten? Da habe ich gesagt, das sind die Krampfadern am Corpus Christi Mysticum. Seht ihr, warum denn die Krampfadern? Da habe ich gesagt, erstens sind sie violett. Zweitens treten sie ungebührlich hervor und drittens sind sie überflüssig. Und dabei komme ich dann zu zwei vielen schon bekannten Luchtverzählchen. Dünnes und Scheel hatten eine Wallfahrt nach Lucht gemacht und wollten bei der Rückkehr eine Flasche Cognac unverzollt über die Grenze schmuggeln. An der Grenze der Zöllner, haben sie was zu verzollen? Nee. Aber der Zöllner gibt sich damit nicht zufrieden und findet tatsächlich die gut versteckte Flasche. Und was ist hier in der Flasche? Der Dünnes, ungerührt, mit dem ihm angeborenen dummen Gesicht, das ist Luchtwasser. Der Zöllner lässt sich aber nicht darauf ein, er öffnet die Flasche und riecht daran. Ich will Ihnen mal was sagen von wegen Luchtwasser. Das ist Cognac. Süßes Etterschell für der Dünnes, schon wieder ein Wunder. Ein Pastor in der Nähe von Köln wird von einem jungen Ehepaar um Rat gefragt. Sie seien nun schon ein Jahr verheiratet und hätten noch kein Kind in Aussicht. Was man da wohl tun könnte? Sagt der Pastor, ja, am besten fahren Sie mal nach Lucht und stellen da eine Kerze auf und sagen ihr Anliegen der Mutter Gottes. Und das haben die Leute denn auch getan. Kurz darauf wurde der Pastor versetzt und erst nach 10 Jahren kam er einmal wieder in die alte Pfarrei. Er denkt, da musst du doch auch mal das Ehepaar besuchen. Er schellt und ein kleiner Junge macht ihm auf. Gehörst du hierhin? Ja. Wie alt bist du dann? 9 Jahre. Aha, sagt der Pastor. Gut. Hast du denn auch noch Geschwister? Ja, noch 7. Du lieber Gott, denkt der Pastor. Sind denn deine Eltern nicht zu Hause? Nein, sagt das Kind, die sind nach Lucht gefahren. Die müssen da eine Kerze ausblasen. Ein Pastor in Köln müsste eigentlich die Kreuzwegandacht halten. Aber da er noch einen Besuch bei einer goldenen Hochzeit machen muss, denkt er, das Fürbitte kann auch der Küster machen. Deshalb sagt er zum Küster, fang du schon ins an, bis zum End bin ich wieder dabei. Auf der goldenen Hochzeit gefällt es ihm so gut, dass er die Andacht beinahe vergessen hätte. Aber auf einmal fällt es ihm siedenteils ein, die Andacht. Er rast zur Kirche und sieht noch Licht. Gott sei Dank, das hätte noch nicht geklappt. Wie er nun in die Kirche kommt, hört er zu seinem Erstaunen, wie der Küster betet. 34. Station. Veronika heiratet Simon von Cyrene. Die übrigen Stationen, die müsst ihr raten. In Köln sind auch die Kinder von einer entzückenden natürlichen Unbefangenheit und Schlagfertigkeit, auch geistlichen gegenüber. Ein Junge kommt nach Hause und wird von seiner Mutter gefragt, wie hätte er dann die von Leichnamsprozession gefallen? Och, Jans Jod, seht ihr, nur haben sie gegen Kamelle geschmissen. Dieses Umschalten von Prozession auf Karnevalszug, wer käme sonst darauf? Ein kleiner Junge ist auf der Straße intensiv damit beschäftigt, aus dem soeben erstandenen Platz die Rosinen herauszupiddeln. Was ein Platz ist das? Ein Platz, das ist ein Weg oder wie nennt man das? Ein Platz, sagt man in Köln dafür. Rosinenplatz, nicht? In Köln ist das einfach ein Platz. Da kommt der evangelische Pastor vorbei und sagt, aber liebes Kind, so etwas tut man doch nicht. Aus einem Korinthen weg die Korinthen herauspicken. Seht der Junge, erstens ist das keine Korinthe weg, sondern ein Rosingeplatz. Und zweitens soll ich eine ohne Rosinge bringen. Und drittens bin ich katholisch und viertens jede Stadt ja nichts ahnen. Wie dieser ist auch der folgende Witz schon alt, aber eben doch charakteristisch für die Art Kölner Kinder. Ein paar kommen aus der Kirche vom Beichten. Draußen sind alle guten Vorsätze wieder vergessen und einer will gerade über den anderen herfallen. Im letzten Augenblick hält er ein und sagt, Fritz, mir ist ja glücklicherweise eingefallen, ich bin gerade im Stand der Gnade, aber ich komme noch ins wieder raus. Mit Recht hat man gesagt, dass beim Kölner eigentlich nur eine kirchliche Zeremonie einen Anspruch auf feierlichen Ernst habe. Davon lässt man sich gern ergreifen. Das ist ein Gefühl wie Weihnachten, sagt man in Köln manchmal. Aber damit darf man auch nicht zu weit gehen. Sonst wird die aufsteigende Rührung oder Ergriffenheit, man möchte meinen, fast instinktiv durch eine plötzliche, witzige Bemerkung entschärft. Feierliche Momente sind für den Kölner nur schwer zu ertragen. Bevor eine bestimmte Reizschwelle erreicht ist, wird kurz vorher möglichst noch umgeschaltet. 2 Beispiele, die ich selbst erlebt habe. In St. Gerion, der Kirche, in der ich Primiz gefeiert habe, war eine feierliche Hochzeit aus einer besseren Familie. Vor der Kirche, da viel Volk aus dem Fädel, Frauen mit ihren Bands, bildeten ein enges Spalier. Für das Brautpaar und die Gäste war es das reinste Spießrutenlaufen. Alles schien fasziniert von der Kleiderpracht und war tief ergriffen, aber doch ein bisschen zu tief. Denn als der Brautjang mit den Brautjungfern vorbeikam, hörte ich, wie einer hinter mir sagte, Lorenz, da bringen sie. Als ob der in ein Zuchthaus abgeführt würde. Dabei hat aber keiner gelacht. Eine unbeschreibliche Komik, aber anscheinend nur für mich. Das andere Beispiel stammt aus meiner römischen Zeit. Ich war in den 30er Jahren zu weiteren Studien für 2 Jahre in Rom und musste dort häufig Pilgerführer spielen. Besonders gern hatte ich dann Gruppen aus Köln, weil es dabei immer viel zu lachen gab. Eines Tages standen wir in dem Baptisterium am Lateran. Darin gibt es zwei wunderbare Bronzetüren, die beim Aufschieben einen herrlichen Glockenton von sich geben. Wir hatten es noch nicht ausprobiert, als ein italienischer Kustode die Führung an sich riss und wahrscheinlich auf ein tüchtiges Trinkgeld ausgehend uns auf das Erlebnis gebührend vorbereiten wollte. Sie werden gleich erleben, il più grande miracolo del mondo, das größte Wunder der Welt. Wenn ich die Türen aufschiebe, werden alle Glocken von St. Peter vor Neid erblassen und so weiter und so weiter. Meine Männer standen tief beeindruckt da. Aber als er dann die Türen wirklich aufdrückte und tatsächlich, wumm, ein tiefer Glockenton hörbar wurde, da war bei einem der Männer jene bewusste Reizschwelle erreicht, über die hinaus er sich nicht rühren lassen wollte. Ich hörte, wie er hinter mir seinem Nachbar zuflüsterte, der Jeck, eine Droppe Öl und der Schwindel hört ob. Anders reagierte einmal der Schäl, als er ob Malotte, das ist der große Kölner Friedhof an der Aachener Straße, noch einmal das Grab seiner eben verstorbenen Frau besuchte. Er steht für dem Grab und fängt an zu jämmere. Ach nee, Stina, dat mir armen Döwel dat angedonn hess, mich so jans allein zu losse, wenn ich dich doch ins Widerhand künd. Und wie dat gerade so schön am Küme war, süte, wie sich ob dem Grab unter der Kränzjet bewegt. Ob den Mus oder ne Maulwurf war, ich weiß es nicht. Da kräht der Schäl in der Schrecke und rief Jans laut: Ever Stina, du wirst doch wohl noch Spaß vertragen können. Dass der Kölner seine eigene Art hat, religiöse Probleme anzugehen, erweist sich an vielen köstlichen Geschichten. Der Tünnes ist gestorben und kommt in den Himmel. Auch er hatte viele auf Erden unbeantwortet gebliebene Fragen. Um endlich Klarheit zu bekommen, fragt er also den lieben Gott: Sag ins Herrjott, ist dat eigentlich wahr, was zu uns der Unger immer gesagt han, dat he im Himmel 1000 Jahre so viel wie e Minütsche sind? Darauf der liebe Gott: He im Himmel, jede dat nit mi, wat man Unger zick nennt. Und deshalb kann man sagen, he im Himmel sind 1000 Jahre wie e Minütsche. Der Tünnes Frösch Wigger. Ist es dann auch wahr, dass he im Himmel eine Million so viel wie eine Grosche ist? Lebe Tünnes, bei uns im Himmel spielen irdische Reichtümer keine Rolle mehr. Wenn du willst, kann man also sagen, he im Himmel ist eine Million so viel wie eine Grosche. Da seht der Tünnes, ach, lieben Herrjott, da lehnen wir doch in so eine Grosche. Leben Tünnes, Wademinütsche, so die Antwort Gottes, der für den Kölner selbstverständlich Kölsch versteht und auch selber spricht. Ein Dachdecker rutscht bei der Arbeit das Dach hinunter und kann sich noch soeben an der Regenrinne festhalten. Der vorbeigehende Pastor ruft ihm erschrocken zu: Bitter, halt dich an Jottfass. Der Bitter erwirft zurück: Nee, lebe an der Karl. Das ist die Regenrinne, die Karl. Ein Kaplan will den Kindern den Begriff Wunder erklären und erzählt, ein Mann, der ganz oben auf dem Dom den Blitzableiter überprüfen will, fällt dabei herunter, aber es passiert ihm nichts. Was sagt ihr dazu? Der hätte Glück gehabt. Und wenn das gleiche nochmal passiert, dann ist das nur Zufall. Und wenn es nun zum dritten Mal passiert, was ist das? Antwort der Kinder: Das ist gelore, Herr Kaplan. Eine Lehrerin erzählt in der Schule, dass der liebe Gott alles gemacht hat, was es gibt. Darauf et Pittersche, och et Pät, ja, und et Jübsche, och de Katz, ja, und dann et Klein Mariesche, Fräulein, och de Flü, ja, auch die Flöhe. Jung, seht dat Mädchen, dat war er von Knibbels Arabin. Einen großen Raum nehmen im Humor des Kölners die Verzelscher über die Beichte ein. Da erzählt man sich zum Beispiel, dass Tünnes und Schäl sich als gute Christen schließlich doch entschlossen haben, zur Osterbeichte zu gehen. Wie das dann so ging, tranken sie sich vorher in einer Wirtschaft den nötigen Mut an. Als diese Beichtvorbereitung schon ziemlich weit fortgeschritten war, sagte plötzlich der Schäl zum Tünnes: Übrigens, Tünnes, et hat ja keinen Zweck, dass du Beichte gehst. Du wirst doch nicht absolviert. Darob der Tünnes: Ich würd nicht absolviert. Du weißt doch ja nicht, was ich hier donnern und ich han Reu und alles. Nee, sagt der Schell, das nützt dir alles nix, du weißt nicht absolviert. Sagt der Tünnes, du gehst doch kaputt. Wir haben doch in der Ulrichjoss bei der Franziskaner, bei der Pater, der sowieso half doof ist. Und da würd ich nicht absolviert. Nee, sagt der Schell, du kannst machen, was du willst, du weißt nicht absolviert. Ja, sagt der Tünnes, da wette ich doch mit dir um was du willst. Ja, sagt der Schell, wette mir um ein Bittermensch. Das ist in Köln ein Fässchen Kölsch von 10 bis 12 Litern. Sie gingen dann also in die Ulrichgasse und der Schell sorgte, dass er zu Eds an der Brei kam. Es gab da noch so alte Beistühle, wie man sagt, mit Gangschaltung, wissen Sie. Da sind so Klappen vor den Gittern, die der Beichtvater jeweils auf und zu machte, je nachdem, auf welcher Seite er beschäftigt war. Der Schell ging also rein, sah sich Sprüchelche, wurde auch absolviert. Dann ging die Klapp zu. Der Schell aber blieb noch einen Augenblick knie und trug aus seiner Tasche ein Täschchen durch. Da hatte sich in der Wirtschaft drei Schnäpse rein geschott und riff dann schnell das Gitter mit dem Schnaps in. Dann ging Geruss und schon kam der Tünnes rein, der Pater war ob der andere Sieg fähig. Und der Tünnes fing gerade an: Vater, Sohn des Heiligen Geistes, Abend, ich bekenne mit der Gnade Gottes folgende Sünden begangen zu haben. Da sagt der Pater: Nee, hören Sie auf, lieber Mann. Es hat mit Ihnen heute gar keinen Zweck. Kommen Sie morgen wieder. Der Tünnes: Aber ich hab doch. Machen Sie nicht so ein Geschrei. Sonst muss ich Sie noch mit Gewalt hier herausschaffen. Baff, die Klappe war zu. Der Tünnes war am Boden zerstört. Er stolpert in die Bank, wo der Schäl gerade seine Buße am Beten war. Da sagt der Schäl: Na, wie war's? Ja, sagt er, du hast recht. Du hast die Wette gewonnen. Der Kerl hat mich nicht absolviert. Aber ich weiß auch warum. Der war ja so besoffen. So weit geht der Kölner Witz beim heiligen Sakrament der Buße. Ein Mädchen kommt beichten und muss bekennen, dass es die Buße vom letzten Mal nicht gebetet hat. Der Pastor fragt: Was hatst du dann auf? Nach einigem Überlegen antwortet das Mädchen: Ich glöf mich grün hötsche, Herr Pastor. Das war wichtiger als die Buße. Folgendes Krätzchen habe ich von einem alten Pastor. Einmal erzählt er: Wenn ein Mensch stirbt, trennt sich ja die Seele vom Leib. Und die Seele muss dann in den Himmel. Wisst ihr auch, wie die Seele in den Himmel kommt? Ne, das könnt ihr ja nicht wissen, aber ich habe zuverlässige Informationen. Da gibt es nämlich im Himmel eine Winde. Über die geht ein Seil herunter. Da muss die Seele sich unten dran festhalten. Und weil die Seele ja leicht ist, genügen zur Bedienung der Winde zwei kleine Engelchen. Die Kinder müssen ja was zu spielen haben, sonst wäre es im Himmel ja für sie viel zu langweilig. Aber eines Tages schaut der Petrus aus seinem Büro und sieht, wie die Engelchen sich vergeblich bemühen, den Schwengel rund zu drehen. Und schwitzen und schwitzen. Da sagt der Petrus: Das geht doch nicht. Wo bleibt denn da die ganze himmlische Seligkeit, wenn die Kinder sich hier so abarbeiten müssten? Und dann flötet er zwei Erzengel herbei und die fangen nun mit Bärenkräften an zu drehen. Aber selbst die kriegen nur mit großer Mühe den Schwengel herum, sodass der ganze himmlische Hof gespannt in die Tiefe schaut, was dann da für ein komischer Seel kommt. Und wisst ihr, was das für ein Seel war? Das könnt ihr nicht raten. Das war die Seele einer alten Jungfrau. Und weshalb war dir so schwer? Der Beistuhl, der hing noch dran. Einer der berühmtesten Beichtväter meiner Kinderzeit war der mir noch gut bekannte Domkapitular Steffens, der Ale Steffens, wie er hieß. Ein wunderbarer Mann. Er stammte zwar nicht aus Köln, hatte sich aber, wie man das bei vielen Geistlichen, die in Köln wirkten und wirken, auch heute noch beobachten kann, schnell in Köln akklimatisiert. Er war übrigens ein hervorragender Lateinkenner, aber auch ein beliebter Beichtvater. Für seine Art war charakteristisch, dass er alle Leute duzte, was ja eigentlich nicht immer angebracht ist. Aber er konnte es einfach nicht anders. Wer ihm auch über den Weg lief, er wurde geduzt. Er ging oft in der Stadt oder am Rhein vorbei, korrigierte die Ringroller beim Skatspiele, sprach überhaupt alle Welt an. Eines Tages kam er an einer zoologischen Handlung vorbei. Und da trifft er auf einen Kölner, der sich all das hier Tier am Besehen war. Steffens spricht ihn gleich an. Verstehst du eigentlich jetzt von der Vögel da? Ja, seht ihr, das schon. Was sind das dann all für Vögel? Ja, seht der Kölsche, das da ist eine Zeisig, das eine Fink, das eine Kanarievogel. Und dann ganz los lächelnd, und der Hinger in der Eck, Herr Domkapitula, das ist eine Dompfaff. Eine Dompfaff, seht der Steffens. Hatte ich noch keine gesehen. Interessant. Ich habe ever über die Dompfaffe schon manches gelesen. Kannst du mir der Unterschied sagen zwischen uns Domherre und dem Dompfaff? Nee, seht der Kölsche, das weiß ich nicht. Dann will ich dir das sagen. Von der Dompfaffe habe ich gelesen, die singe schön und fresse winnig. Bei uns Domherre ist es umgekehrt. So konnte der sich selbst aufs Ärmchen nehmen. Früher war es noch üblich, dass die Domherren jeden Tag um 3 Uhr im Dom die Vesper beteten. Wenn dann die Herren auf beiden Seiten des Chorgestühls abwechselnd die Psalmverse murmelten, man kann verstehen, dass es dabei nicht immer hundertprozentig andächtig zuging. Eines Tages zieht mitten in der Vesper draußen ein Gewitter auf. Die Blitze zucken, die Donner dröhnen bis in die Gewölbe des Domes hinein. Bei jedem Donnerschlag fahren die Beter erschrocken zusammen. Da sät der Steffens auf einmal zu seinem Nachbar: Sag, meinst du nicht, wir sollten obhüre und uns jetzt bitte? Wissen Sie nämlich, beten und sich jetzt bitte sind für den Kölner total verschiedene Sachen. Das muss man wissen. Von der Art ließ sich noch viel über den alten Steffens erzählen, aber hier sollen nur noch einige Beispiele aus seiner Beichtpraxis folgen. Bei ihm war immer großer Andrang. Besonders schlimm aber war es in der österlichen Zeit. Eines Samstags hatte er an seinem Beichtstuhl ein Schild angebracht: Heute nur für Männer. Um damit für heute einmal eine gewisse Sorte von frommen Frauen fernzuhalten. Nun hatte er aber doch gesehen, wie sich eine alte Frau dazwischen gefuscht hatte. Die rutschte immer näher und näher, und da packt ihn auf einmal der Ärger. Er zieht den Vorhang beiseite und sagt: Hast du nicht gelesen? Heute nur für Männer. Da sagt die: Ach, Herr Domkapitula, jetzt habe ich also so lange gewartet. Und ich war 5 Jahre nicht bischte. Kann ich nicht doch bliebe? Was sagt der? 5 Jahre nicht gebischt? Du bist ein Mann. Du kannst bliebe. Eines Tages kam zu ihm eine jener älteren Damen, die sich mehr zur Verherrlichung ihrer eigenen Tugend als um der Buße willen in den Beichtstuhl begeben, die etwa beginnen: Ich habe mal das Morgengebet vergessen, es abends aber wieder nachgeholt und so weiter und so weiter. Diese nun fuhr fort: Herr Domkapitula, und dann weiß ich nicht, ob das eine Sünde war. Was woret dann, Mädchen? Seht ihr? Ich habe manchmal in den Spiegel geguckt und gedacht, wie schön ich wäre. Da lurt der Steffens durch der Gitter und sagt: Ach Mädchen, das ist bei dir kein Sünd, das ist nur eine Irrtum. Zur österlichen Zeit kommt eines Tages ein Droschkenkutscher zu ihm beichten, die ja damals noch in Mengen am Bahnhof und beim Dom herumstanden. Er sagt: Herr Domkapitula, ich bin Droschkenkutscher, mein letzter Bisch war für einem Jahr, könnt ihr mir nicht jetzt helfen? So, ich soll dir jetzt helfen, dann will ich dich ins jetzt fragen. Hast du auch alldens geflucht? Ja. Hast du auch alldens den Bett geschlare und getrotte? Da wurde der Mann schon ganz aufgeregt und sagt, ja, das han ich auch alldens gedonn. Hast du auch alldens den Fahrjess de Tax bedrohre? Ja, das han ich auch alldens gedonn. Hast du auch alldens Dingen her zu viel Geld für der Hafer angerechnet und der dann für dich verkauft? Da kräht der Mann eine Schrecke und sagt, ja wirklich, Herr Domkapitular, er was sagt ins, seid ihr vielleicht ins Droschkenkutscher gewesen? Und dann kommt auch eines Tages ein etwas affektierter junger Theologiestudent zu ihm beichten. Und nachdem er die üblichen Sünden eines mehr oder weniger frommen Theologen gesagt hatte, fährt er fort, ja, und dann muss ich noch was sagen. Was war dann? Ich habe mal ein Mädchen geküsst. Steffens Reaktion, da hast du jetzt. Ich bin aber Theologe, da bist du jetzt. Ein immerhin etwas ungewöhnlicher Beichtzuspruch. Und dann muss ich noch auf einen anderen Kölner Pastor zu sprechen kommen, den ich auch persönlich als Kind und auch später noch sehr gut gekannt habe. Christian Moll, genannt der Molls Chris. Er war an meiner Heimatpfarrkirche, also in der Kirche, in der ich unter dem Schutze der heiligen Ursula und ihrer 1000 Jungfrauen getauft worden bin. 11.000 Jungfrauen natürlich, mit Eau de Cologne getauft worden bin, wie alle Kinder in Köln ja mit Eau de Cologne getauft werden. Oder glauben Sie das nicht? Ja, mit kölnisch Wasser getauft. Also bei dem hatte ich 1914 Kommunionsunterricht. Ich wäre übrigens bald rausgeflogen, weil ich zweimal unentschuldigt geschwänzt hatte und nur durch die Fürbitte meiner Tante, die dort Lehrerin war, wurde ich wieder aufgenommen. Was wäre sonst aus meiner theologischen Existenz geworden? Nun, der hatte auch seine eigenen Seelsorgsmethoden, die kaum zur Nachahmung durch andere geeignet waren. 14 Jahre war er Pastor in Köln-Humboldt und hatte es dort bei der stark kommunistischen Bevölkerung nicht leicht. Aber er wurde mit den Schwierigkeiten fertig. Nur ein Beispiel. Fachprozession. Der Pastor in Rochette und Stola, bei den Frauen und Müttern, betet den Rosenkranz vor. Je größer zeigst du Maria und so weiter und so weiter. Da hört er, wie ein paar Kommunisten am Straßenrand ein paar dreckige Bemerkungen über ihn machen. Der Pastor holt mitten im Bitten ab. Sag du da, din Schnüss und ne Pund sure Kappes, jöwe jod mit der Resse. Je größer zeigst du mal. Für Nicht-Kölner gemeint war Schweineschnäuzchen mit Sauerkraut, nicht? Da hat der sie fett. Später kam Moll, der übrigens auch kein geborener Kölner war, sondern aus Kerpen stammte, als Pastor nach St. Peter in Köln. Auch in dieser Pfarrei war die Seelsorgsarbeit nicht ganz einfach. Aus dieser Zeit erzählt man sich manche köstliche Moll-Anekdote. Eine soll hier berichtet werden. Ein alter Mann in seiner Pfarrei, der Hannes, war schwer krank, wollte sich aber nicht bekehren, was bei ihm sehr angebracht gewesen wäre. Er hatte den Pastor schon ein paar Mal abgewiesen und eines Tages bestellte die Nachbarschaft, Pastor, wenn er noch jetzt will, der Hannes ist am Afkratze. Eine sehr freundliche Beschreibung seines Zustandes. Da rief der Pastor den Küster, los Fritz, komm, plenis coloribus. Das hieß mit Rochette, Versehlaterne und Schelle, mit allem, was man hat. Das war damals schon nicht mehr üblich, zumal in diesem etwas finsteren Viertel. Der Pastor aber dachte, in diesem Augenblick ist das alles ein Jahr. Die Lücke war platt, wie dort die ungewöhnliche Prozession kommt. Der Köster schellte möglichst laut, sodass der Hannes in seinem Haus hoch oben ob der Löw, das heißt in einer Mansarde wohnte, dass der das schon lang vorher hören konnte. Herr Kräde, eine Schrecke, was da die Trabe rob bis unter Tare rob ob ihn zukommt. Er war am Zittere, als der Pastor rinkommt. Der stellt das Ziborium ziemlich laut auf den Tisch und sagt, so, He ist unser Herrjott. Und du hast doch Düvel im Ballisch. Jetzt will er mal nicht sehen, wer stärker ist. Und der Hannes hat Gebisch. Wahrhaftig eine Seelsorgsmethode, die kaum nachahmenswert ist, die aber dem Molskris niemand übel nehmen konnte. Unter den Küstern der Stadt gab es unzählige Originale. Einer von ihnen soll hier eigens erwähnt werden, der Köster Mörs in Maria Himmelfahrt. Diese Kirche diente als Ecclesia Nostra, als unsere Kirche, auch dem Priesterseminar, sodass viele Generationen von Seminaristen diesen herrlichen Mann gut haben kennenlernen. Wir nannten ihn der Jorilla. Er war nämlich klein und gedrungen und hatte entsetzlich lange Arme. Wenn er durch die Kirche ging, der wie so ein Jorilla, und die Arme kamen fast bis auf den Fußboden. Ja, du wurde. Ich war im Seminar in der Zeit, bevor es nach Bensberg verlegt wurde, ein Semester Küster und hatte deshalb viel Gelegenheit, seine trockene, humorvolle Art, lachen habe ich ihn übrigens nie gesehen, zu erleben. Wenn er etwa morgens in der Sakristei unserem Präses, den Herrn Domkapitularprälat Christian Berndorf, einfach fragte: Herr Präses, wann zelebrieren wir dann morgen? Wie selbstverständlich wurde hier jede übertriebene Distanz außer Kraft gesetzt. Von ihm erzählt man sich folgende schöne Geschichte. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war am Priesterseminar Professor ein Bruder des sächsischen Königs, Prinz Max von Sachsen. Eine Zeit lang predigte der jeden Sonntag in der 11 Uhr Messe. Ob langweilig, weiß ich nicht, jedenfalls aber schrecklich lang. Damals war es üblich, dass der zelebrierende Priester sich während der Predigt in die Sakristei zurückzog. Und erst nach der Predigt ging er nach einem vom Küster gegebenen Zeichen mit der Sakristeiglocke wieder an den Altar. Wie gesagt, fand der königliche Prediger nur schwer ein Ende, sodass Priester und Küster gleichermaßen ungeduldig wurden. Sie wollten ja schließlich zu Frühstück und Mittagessen. Eines Sonntags war es wieder besonders schlimm. Es schlug schon 12 Uhr und die Predigt hörte immer noch nicht auf. Da verlor der Küster Mörs die Geduld. Er ging zur Sakristeitür und läutete kräftig mit der Glocke. Der Prediger schrak zusammen, kam völlig aus dem Konzept, konnte nur noch ein paar Schlussworte murmeln und dann kam er wutschnaubend in die Sakristei auf den Küster zu. Herr Mörs, was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich war doch noch am Predigen und dann haben Sie schon mit der Glocke geläutet. Darauf hat der Küster Mörs folgende klassische Antwort gegeben. Königliche Hoheit, die Predigt war alt längs us und ihr wart immer noch dran. Wir kommen zum Schluss. Statt eines Nachwortes schließe ich mit einem in vieler Hinsicht für den christlichen Humor des Kölners charakteristischen Verzählchen. Der Tünnes geht in Köln über die Straße. Ganz allein, in tiefe Gedanken versunken, passt nicht auf und wäre beinahe vom Bürgersteig auf die Fahrbahn getreten. In dem Augenblick hört er eine Stimme: Zurück! Er fährt zurück, dicht neben ihm passiert ihn ein Lastwagen, der ihn sonst überfahren hätte. Der Tünnes dreht sich rum, sieht aber niemand. Er schüttelt den Kopf und geht weiter. Da kommt er an einen Bauzaun und als er daran vorbeigehen will, wieder die Stimme: Zurück! Er fährt glücklicherweise zurück und vor ihm fällt von dem Bau ein schwerer Balken auf die Straße, der ihn sonst erschlagen hätte. Jetzt wurde es dem Tünnes aber zu dumm. Nun jeste kaputt, ist hier einer. Da hört er tatsächlich eine leise Stimme. Ja, wer bist du dann? Dein Schutzengel. Minge Schutzengel, ich sinn dich ja nicht. Ich bin aber da. Wo bist du dann? Auf deiner linken Schulter. Auf meiner linken Schulter? Dabei streckt er seinen Arm aus. Kannst du dann auch da runter jonn? Ja, bist du jetzt da? Und er zeigt auf den Ellenbogen. Ja, kannst du auch noch weiter gehen? Ja, und der Tünnes zeigt vorn aufs Handgelenk. Ja, bist du jetzt da? Ja, kannst du auch da reingehen? und eröffnet die Faust. Ja, bist du jetzt da drin? Ja. Und da schließt der Tünnes die Faust und schlägt ein paar Mal mit seiner Hand darauf, sagt, so, und wo warst du, als ich geheiratet habe?